Kanka. Bitteschön. Hello, guten Tag. Mein Name ist Kapagan. Ich bin hier als Dienstabenddarst tätig und würde gerne mit Ihnen das Anamnesegespräch führen. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder eine Frage haben, können Sie gerne mir Bescheid sagen. Bevor wir über Ihre aktuelle Beschwerden sprechen, möchte ich ganz schnell ein paar allgemeine Fragen an Sie stellen. Sind Sie damit einverstanden? Sehr genau, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, danke. Wie heißen Sie? Ich heiße Yıldız Karahan. Yıldız Karahan. Okay, Frau Karahan, wie alt sind Sie? 35 Jahre alt. Okay. Frau Karahan, wann genau sind Sie geboren? 1900, so der 1.4.1985. Ich Okay. glaube, 87 muss das sein. 87 oder Siebenundachtzig. genau, ja, 87. Wie viel wiegen Sie, Frau Karahan? 80 Kilo. 80 Kilo. Okay. Wie groß sind Sie? 1,60. 61, okay. Frau Karahan, was führt Sie zu uns? Was für Beschwerde haben Sie momentan? Ich habe seit gestern starke Bauchschmerzen und die kommt ab und zu und so eine stechende Schmerzen. Manchmal so dumpf, aber eher stechende. Und ich habe auch Übelkeit, das zu erbrechen noch. Ich habe gedacht, es wird nachlassen, aber es scheint, dass es nicht besser wird. Ja, okay, verstehe. Und das ist gut, dass Sie hierher gekommen sind. Danke. Hatten Sie früher ähnliche Beschwerden? So eine starke nicht, so eine vor 3 Monaten habe ich so eine leichte, auch so eine Schmerzen gehabt im Oberbauch. Aber dann habe ich so ein Schmerzmittel genommen. Damals, dann ging es wieder besser. Okay. Aber Sie sind nicht mal bei anderem Arzt gewesen wegen dieser Beschwerden. Ob sie damals bei mir ein anderer Arzt gewesen war? Nee, Ja. war ich nicht. Nee. Okay. Als sie gesagt hat, dass er kurzfristig kam, so eine wie Attacker, dann habe ich gesagt, bei Frauen gibt es aber so einen Bauchschmerzen. Dann habe ich gesagt, das ist bestimmt so eine Okay. bekannte Schmerzen, was man immer be bekommen kann, aber scheint, dass es nicht so zu sein. Okay, genau. Jetzt haben Sie diese stechenden und dumpfen Schmerzen. Sind diese Schmerzen plötzlich aufgetreten? Muss ich sagen, ja, nein, es sind wie plötzlich eigentlich, ja, kann ich auch Ja, sagen. Ist schwierig okay. zu so differenzieren. Und gehen Sie auch wieder weg, ja? Manch Nee, die seit bleiben gestern. schon hier, ja, die Ah, bleiben bleiben schon. schon, Man muss okay. Schmerzmittel einnehmen, ja, ansonsten geht nicht weg. Okay. Sind die Schmerzen im Laufe der Zeit verändert seit gestern? Was meinst du eigentlich? Haben sich die Schmerzen verschlechtert oder ein bisschen Schmerzintensität auch gehen wieder weg, oder? Als ich Oder sage, ich muss was einnehmen, ansonsten ich könnte das nicht durchhalten, ja. Wenn die okay. Schmerzen da sind, ich muss was einnehmen, ansonsten ich heule einfach, ja. Ich kann Okay. es nicht durchhalten oder Okay. aushalten, muss man sagen. Ich halte aushalten. Genau, okay. Und strahlen die Schmerzen in andere bestimmte Körperteile aus? Auch wahrscheinlich, ja. Wenn ich die Schmerzenattacke bekomme, am meisten zieht sich nach Rücken auch. Genau in dem Zeitpunkt kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Aber auch wahrscheinlich, ja. Okay. In den Rücken und Sie haben gesagt, dass es starke Bauchschmerzen sind. Und sind die Schmerzen, wo genau sind die Schmerzen? Ich muss fragen. Oberbauch oder rechtsseitiger Bauch oder linksseitiger Bauch? Das ist eher so eine Oberbauch, Mhm. aber danach so das gesamte Bauch. Er aber startet mit Oberbauch. Hallo? Sind weg? Entschuldigung, ich konnte nicht zuhören. Mein Internet ein bisschen weggegangen. Können Sie wiederholen? Sie haben gesagt, Oberbauchschmerzen haben Sie, dann Ja, am können Sie Anfang ist es wiederholen. der Oberbauch und im Verlauf dann Ah. strahlt den gesamter Bauch sozusagen. Sie haben wieder Internetprobleme. Jetzt ganz weg. Ja, jetzt ist gekommen und können Sie wiederholen, Entschuldigung. Wegen dieser Wiederhole das, es ist Störung. mehr Oberbauchbereich und im Okay. Verlauf ein gesamter Bauch. Okay, gesamter Bauch, ja. Und Oberbauch, Ja. ja. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichte und 10 sehr starke Schmerzen meint? Jetzt würde ich sagen, eher 10. Ah, okay. Das ist starke Schmerzen, ja. Richtig, ja. Also habe ich gesagt, ich heule, wenn ich nichts Genau. nehme. Haben Sie etwas eingenommen, um diese Schmerzen zu lindern? Sie haben Ja. gesagt, vorher hatten Sie eingenommen, aber seit gestern haben Sie etwas eingenommen, Ja, Medikamente? ich nehme immer dauerhaft so eine Ibuprofen, aber Ibuprofen. trotzdem habe ich Schmerzen. Das ist nicht, dass ich schmerzfrei bin. Ich nehme so eine 1, so eine 600 Milligramm Ibuprofen. Aber trotzdem ist es immer noch nicht ganz, dass ich sage, dass ich schmerzfrei bin. Ich habe immer noch Schmerzen. Okay. Gibt es bestimmte Auslöser für diese Schmerzen? Ja, und noch eine Frage. Sind die Schmerzen nahrungsabhängig oder bewegungsabhängig oder leistungsabhängig? Gute Frage. Ich habe das nicht geachtet, aber ich gehe davon aus, dass war gestern der Auslöser war dann nach dem Essen, ja. Fettiges Essen, oder? Ich esse immer so fettig, muss man sagen, ja. Es ist nicht das, was gestern besonders war. Okay. Und wir können sagen, deshalb ist das eine nahrungsabhängig, ja? Als ich gesagt, gestern fang mit nach dem Essen Nach an dem Essen, ja. und danach habe ich jetzt keine Lust, was zu essen, ja. Okay, genau, jetzt verstehe ich. Okay. Ist Ihnen übel? Ja. Sie haben gesagt, Übelkeit haben Sie erbrochen. Und wie viel Mal haben Sie erbrochen? So zweimal. Zweimal, seit gestern, ja? Wie sieht das Erbrochene aus? So ein bisschen Garlic. Garlic, okay. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Nee. Nee. Haben Sie es nicht zugehört? Sie haben wieder Verbindungsprobleme auch wahrscheinlich. Frage war, meine letzte Frage war, wie sieht das Erbrochene aus? Galli haben Sie und Schwindel haben Sie gefragt, ob ich schwindel. Schwindel, genau. Ist Aber Ihnen nee, Schwindel, ja. schwindig, naja, nee, ich habe keinen Schwindel mehr. Okay, keine Schwindel. Haben Sie Fieber? Mir war ein bisschen warm. Ich habe es nicht gemessen, aber. Oh, wahrscheinlich, das war Fieber. Hallo? Ich probiere es auch ohne Kamera. Weiter. Tamam. Ist Ihnen schwindelig? Sie haben gesagt nein. Haben Sie Fieber? Als die mir war warm gestern, auch wahrscheinlich, das war viel mehr. Ich konnte das nicht messen. Ich habe keine Geräte zu Hause. Okay. Leiden Sie unter Nassschweiß oder Schüttelfrost? Gestern war, ich habe richtig Schüttelfrost bekommen. Nachschweiß noch dazu. Das war auch so ein während schmerzender Tag. Ja. Das war nicht, dass ich es spontan bekommen habe, sondern auch, das ist auch normal, wenn man Schmerzen hat, dann kriegt man das auch hochwahrscheinlich. Ich gehe davon aus. So starke Schmerzen habe ich nie im Leben gehabt. Ja, Das nicht verstehe. ausreichen, ja. Genau, ich glaube Ihnen, ja. Nassschweiß haben Sie auch. Genau, Einmal also gestern Abend. einmal gestern, genau, ja. Wie ist Ihr Appetit? Ich habe keine Lust jetzt. Und haben Sie in der letzten Zeit ungewollt ab oder zugenommen? Nee, ich habe wieder ab noch zugenommen. Ab oder, sie ist nicht verändert, ihr Nee, Gewicht. sehr wenig. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder mit dem Stuhlgang? Nee, habe ich auch keine Probleme. Das ist gut. Oder Schmerzen oder brennende Schmerzen beim Wasserlassen oder beim Stuhlgang? Okay, das ist gut. Haben Sie, leiden Sie unter Völlegefühl oder Blähungen oder saures Aufstoßen? Ja, seit gestern habe ich Sauerstoff natürlich, das ist normal. Ja, so einen Aufstoß habe ich. Aber es ist echt seit gestern. Mhm, ja, seit gestern, okay. Und Sodbrennen? Leiden Sie unter Sodbrennen? So stark würde ich nicht sagen, aber weil ich zweimal erbrochen habe. Ah, okay. Aber es brennt schon, ja. Ob mhm. das durch den Mahnsäure ist oder durch den Erbrechen ist, das kann ich nicht jetzt unterscheiden. Ja, okay. Frau Karahan, jetzt möchte ich ein paar Fragen zu Ihrer Vorgeschichte an Sie stellen. Leiden Sie an einer bestimmten Vorerkrankung, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel Bluthochdruck oder Blutzuckerkrankheit oder Schilddrüsenüberfunktion, Unterfunktion? Ich war kein gesund, auch bisher. Ich habe nie was eingenommen. Nee, habe ich gar keine. Ah, keine mit Vorerkrankungen haben Nein. Sie, ja? Okay, das ist gut. Aber müssen wir noch, natürlich nochmal kontrollieren, alle Blutwerte müssen wir nochmal bei uns alle anschauen. Mhm. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein, außer diese Ibuprofen? Ibuprofen nehme ich auch nicht regelmäßig. Das ist nur, weil ich Schmerzen hatte. Ja. Aber immer noch so ein ab und zu, man nimmt schon, ja, man kriegt so eine Bauchschmerzen, weiß man nicht, so einen Rückenschmerzen. Ja, aber es ist nicht, dass ich dauerhaft einnehmen muss. Okay, aber ansonsten nehmen Sie keine Medikamente ein, ja? Nein. Genau, okay. So regelmäßig nehme ich nichts ein. Genau, aber manchmal bei Bedarf, diese Ibuprofen nehmen Sie ein. Genau. Mhm. Sind Sie schon einmal operiert worden? Nee. Okay. Frau Karahan, sind Sie gegen etwas allergisch? Auch nicht bekannt. Mhm. Baba, auch nicht wow, bekannt. Wow, wow, wow. Das ist ein schönes Kind, ja. Das tut mir leid. Ja, ich höre Sie. Sind bei Ihnen Unverträglichkeiten bekannt? Was noch bekannt? Wiederholen Sie bitte. Unverträglichkeit ist auch nicht bekannt. Nee. Nicht bekannt, okay. Rauchen Sie? Ja. Okay, wie viel rauchen Sie? Zigarette rauchen Sie? 10 Stück pro Tag, seit 10 Jahren. Mhm. Seit 10 Jahren. Okay. Rauchen Sie Zigarette, ja? Ja, genau. Trinken Sie Alkohol? Nee. Okay. Bitte nehmen Sie meine nächste Frage nicht persönlich, das ist eine medizinische Frage. Ich muss Sie fragen, ob Sie Drogen nehmen. Nee, habe ich nie probiert. Auch nicht genommen. Okay, das ist schon. Frau Karan, sind Sie vollständig geimpft? Gegen COVID-19? Ja, ich bin dreimal geimpft. Okay. Für die vierte habe ich auch Termin ausgemacht. Für was? Für die vierte Impfung. Ah, vierte Impfung, okay. Das ist gut. Sind Sie in der letzten Zeit im Ausland gewesen? Nee, auch nicht. Ja, okay. Türkei ist nicht Ausland, ich war in der Türkei. Wie bitte? Ich war in der Türkei vor ein paar Monaten. Vor ein paar Monaten, okay. Ja, das ist, ja, ich meine die tropischen Regionen, zum Beispiel Afrika. Nee. Ja. Nee. Treiben Sie Sport? Wäre besser, aber bin ich davor sehr faul. Ja, okay. Sie können nicht Sport treiben. Ich kann, aber ich bin sehr faul. Muss ich mich ein bisschen motivieren und anstrengen, damit ich Sport ab und zu machen. mache ich jetzt natürlich so eine Jogging, aber nicht regelmäßig. Ja, okay. Aber Sport ist gut, wäre gut für Ihr Gesundheitszustand. Deshalb empfehle ich Ihnen, Sport zu treiben. Weil ich Übergewicht bin, meinen Sie, oder? Nein, für jeden Menschen ist das Okay, sehr gut. gute, ja, Okay. gute Lebensweise. Okay. Dankeschön. Bitte schön. Und darf ich fragen, wie ist Ihr Familienerkrankungen? Besuchen Sie regelmäßig Ihren Frauenarzt und haben Sie Probleme beim Menstruationsperiode? Oder haben Sie regelmäßig Menstruationszyklus? Ich habe regelmäßig, ich habe kein Problem damit, manchmal Verzögerung durch Stress und so weiter, ich nehme das an. Ich gehe auch so regelmäßig zu meiner Frauenarzt. Bisher habe ich gar kein Problem gehabt. Okay, das ist schön. Frau Kran, sind Sie verheiratet? Ja. Ja. Sie haben wieder. Le ja, leider konnte ich nicht gut hören. Ja, Entschuldigung. ich habe gesagt ja. Oder? Sie haben wieder Probleme, ich glaube, mit dem. Bis jetzt war alles in Ordnung, normalerweise bis heute, aber heute ist es ein bisschen schlecht, mein Internet. Ich weiß es nicht, warum ist das? Hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt höre Ja. ich gerne, jetzt kann ich gut hören. Antwort zu Ihrer Frage, ja. Okay, sind Sie verheiratet und haben Sie Kinder? Ja, zwei. Okay, Söhne oder Tochter? Ein Sohn, eine Tochter. Okay. Und sind beide gesund? Ja, die sind beide gesund, Gott sei Dank. Gut, das ist schön. Mit wem wohnen Sie zusammen? Mit meinem Mann. Mann und mit Tochter, ja, oder? Ja, mit Kindern, wir sind alle zusammen. Alles zusammen, okay. Genau. Haben Sie Geschwister? Ah, nee, habe ich keine. Keine Geschwister. Leben Ihre Eltern noch? Meine Mutter eigentlich lebt noch. Mein Vater ist noch schon vor 10 Jahren verstorben. Woran ist er gestorben? Das tut mir leid, das ist Ja, ja. der war jung, sondern hat so eine Herzprobleme und Ja. offensichtlich das so eine Herzstillstand-Geschichte. Der ist ohnmächtig und tot in der Wohnung gefunden. Okay, ist das Herzinfarkt oder so? Wissen Sie? Hochwahrscheinlich, die können das nicht herausfinden. Wir wollten auch keine Obduktion mehr haben. Aber am Ende, die haben gesagt, er ist tot und hochwahrscheinlich. Der hat auch mit dem Herz was schon gehabt, sondern es haben dreimal so Herzprobleme gehabt. Aber ich weiß auch nicht genau. Okay, ja, alles klar. Die Mutter, hat Ihre Mutter wichtige Erkrankungen? Nee, der Und ist wie kein ist es? gesund, der hat Ganz auch gar gesund. nichts. Okay. Gibt es in Ihrer Familie wichtige Erkrankungen, von denen ich wissen sollte, zum Beispiel Leberkrankheit oder Blutzuckerkrankheit, Bluthochdruck in Ihrer Familie, Großeltern und Als ich gesagt habe, mein Vater hatte so eine Herzprobleme, Herzerkrankung. Und das war auch Hochblutdruck noch dazu. Und der hat auch so eine Probleme noch mit dem Gefäße. Ich kann es auch nicht genau wissen, was das war, aber der war oft so ein Gefäßespezialisten und bei Herzspezialisten. Die kenne ich aber mehr weiß ich nicht genau. Ob meine Onkel was hatte oder meine Tante, die weiß ich nicht genau. Okay, ja, alles klar. Was machen Sie aus beruflich? Ich bin Hausfrau. Hausfrau, okay. Sind Sie zufrieden oder haben Sie Stress in der letzten Zeit? Ja, zu Hause, wenn man zu Hause ist, hat man immer Stress, ja. Ja, Ja. verstehe ich, genau. Welche Frau hat keine Stress zu Hause? Ja, verstehe ich, aber natürlich, man soll manchmal ablenken, etwa Ja, genau. in Das dieser Stress rund sagen die um. Männer immer, aber das bringt nichts. Ja. Aber können Sie damit umgehen, ja, mit diesem Stress? Ich habe keine andere Wahl. Ja, verstehe ich. Okay. Und können Sie gut schlafen? Ja, ich schlafe sehr gut, aber seit gestern nicht mehr. Okay. Ja, okay. Durchschlafen oder einschlafen? Ich Können Sie habe weder beide? mit Durchschlaf noch mit Einschlafproblemen. Okay, Wenn genau, ich seit mich gestern, ja. hinlege, dann ist es okay. Verstehe ich. Okay, Frau Karahan, von meiner Seite habe ich alle wichtigen Fragen an Sie gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie eine Frage damit? Ja, ich habe stark Schmerzen. Können Sie mir was geben? Sie haben nie gefragt, ob ich Ja. Schmerzen habe jetzt. Ja, ganz verstehe ich Sie. Ich verstehe Sie ganz gut. Ich werde Sie ganz schnell körperlich untersuchen. Danach werde ich Ihnen ein Schmerzmittel geben, damit Sie gut aushalten können. Und dann werden wir bei Ihnen ein paar Blutuntersuchungen durchführen. Auch ein Bauchultraschall bei Ihnen durchführen. Dann mit diesem Ergebnis und mit diesem Informationen werde ich mit dem Oberarzt sprechen. Nach dieser Besprechung werde ich zu Ihnen zurückkommen und sage Ihnen, was zu tun ist. Zuerst müssen Sie hier bei uns bleiben für weitere Untersuchungen und Behandlung. Aber ganz schnell werden Sie ein Schmerzmittel bekommen. Dankeschön. Das Ja, sehr bitte lieb schön. von Ihnen. Und was steht nun noch mir vor? Das heißt, nach der Rücksprache mit Oberarzt, dann, wenn Sie Ihre Entscheidung treffen, was geplant wird bei mir oder Ja, was? genau, ganz genau. Das ist hochwahrscheinlich oder meine Pferdediagnose ist eine Gallenblaseentzündung bei Ihnen. Noch eine Frage möchte ich an Sie stellen. Leiden Sie unter Juckreiz Nee, oder habe ich keine. keine Juckreiz? Okay. Ja, haben unsere Kollegen ein paar oder eine Frage, möchten etwas Oder hinzufügen? ja, Kommentar zum Beispiel, ob ihr Kommentar, kommentieren genau. will, genau. Diese ist meine Rolle, Mehmet'im. Bitte? Diese Situation ist meine Rolle. Haben Kollegen, Tabii ki ya. Genau. noch Fragen? Gelbsucht. Ich Ja. habe Ja, der Gelbsucht, Beginn, genau. ne, habe ich auch nicht. Hatten Sie seit Beginn Ihrer Bauchschmerzen einmal Stuhlgang oder Gehenwind ab? Nee, ich habe starke Bauchschmerzen, aber ich war nie auf Toilette. Okay. Welche Hautfärbung, helle oder türkische Frau, aber Das Differentialdiagnose habe ich, muss ich fragen. Oberbauchschmerzen und Diffüsschmerzen und eine Differentialdiagnose Cholecystitis und 6F Adipositas, weiblich Geschlecht und heller Hauttyp. Oder ich muss fragen oder Genau, ja, muss man fragen. Helle Haut oder ja, schwarzes? das können Sie aber selbst sehen, ja, man fragt nicht die Person, welche Hautfarbe haben Sie. Sie sehen es doch. Ja, Das ich muss sehen, aber müssen Sie dokumentieren oder notieren, sozusagen. okay. Familiäre Disposition. Weil, was Sie sehen können, das brauchen Sie nicht zu fragen. Was Sie nicht sehen, natürlich, was Sie wissen wollen. Es geht um eine Änderung, ob eine Hautfarbeänderung gibt oder was. Das können Sie gerne fragen. Das geht. Ja, dass Ihre Haut oder Augen in letzter Zeit. Ja, genau. Das ist wichtig. Wenn Sie so fragen, welche Hautfarbe haben Sie? Dann man sagt, fragt dann, was fragt er, was geht? Ich habe doch, meine Haut steht vor Ihnen, Sie können es genau anschauen. Genau. Helle Stuhl haben Sie bemerkt? Haben Sie helle Stuhl? Gerade gefragt worden, ich habe seit gestern keinen Stuhlgang Ja, ich gehabt. habe Okay. diese wurde diese Frage gestellt. Ich konnte nicht hören. Sind Sie schon einmal operiert worden? Es wurde auch gefragt, nee. Nee, okay. Das war's. Haben Kollegen andere Fragen? Ich glaube, eine wichtige Frage wurde vergessen. Eine sehr, sehr wichtige Frage. Welche Frage? Da gibt es in Europa bestimmt eine Chirurgin, eine chirurgische Facharzt, oder? Haben wir. Wenn jemand da ist, dann soll er ja sagen. Gibt es Ausstrahlungsschmerzen? Das wurde auch gefragt. Ja, gefragt. Wann haben Sie letztes Mal gegessen? Ich habe gestern so einen Mittag. Was haben Sie gegessen? Was habe ich gegessen? So eine fettreiches, muss man sagen, so eine, das war so ein schönes Fleisch mit Kartoffel und Gemüse und noch Reis dazu. Aber sehr lecker. In türkischen Restaurant, oder? Das zu Hause, habe ich selbst gekocht. Was wichtige Fragen, Hocam? Was war die wichtige Frage? Schmerzen im Oberbauch. Genau wo Oberbauch? Recht, links? Ja, das habe ich gefragt. Aber gefragt hat er? Ja, sie haben gefragt, wo habe ich den Oberbauch? Dann haben sie, dann war nichts mehr, dann kam gar nichts mehr. Lokalisation rechts Oberbauch, links Oberbauch oder Mittelbauch, das wurde nicht gefragt. Sie können gefragt, wo die Schmerzen am stärksten sind. Ja, Oberbauch habe ich gesagt. Rechtenbauch, Oberbauch, rechten, oben, Mittel. Habe ich nicht gehört. Recht habe ich nicht gehört. Da habe ich mir nur, wo genau die Schmerzen sind, habe ich das verstanden und habe gesagt, Oberbauch. Ja, rechtsseitiger Bauch und linksseitiger Oberbauch habe ich auch gefragt. Ja. Haben Sie gefragt? Dann habe ich, tut mir leid, dann versehen Sie mich. Ja, das alles gut, ja. Okay. Und wir haben noch nichts vergessen, oder? Strandschmerzen in der Schulter, Rücken. Der Rücken habe ich zwischen bei der Schulter, eher rechts. Okay, das ist auch gefragt worden. Ansonsten haben wir alles gefragt. Sehr gut, okay. Dann. Steckende, dumpf und dauerhafte Schmerzen. Das wurde auch gefragt eigentlich. Ja, fragt Oberbauchschmerzen, aber. Stechende Schmerzen, habe ich gesagt. Ja, stechende. Aber Patient hat gesagt, am stärksten Oberbauch, aber im gesamten Bauch. Später im Verlauf habe ich dann den gesamten Bauchbereich, ja. Und das war nicht erstmalig, also, aber nicht in diesem Art, ja, erstmalig, aber ich habe solche Beschwerden vor zwei Monaten, habe ich gesagt, ne? Also ungefähr. 3 Monate. Ja, 3 Monate, genau. Habe ich dann einmal so eine Beschwerden gehabt, dann habe ich dann Ibuprofen genommen, dann war wieder weg. So war die Antwort. Die Patient hat gesagt, Schmerzattacken. Unser Schmerzattacken. Wir mussten fragen, wie lange dauert? Wie viele Minuten? Wie lange dauert der Tag? Schmerztag. Ja. Als ich sage, wenn Schmerzen kommt, dann sofort nehme ich so ein Schmerzmittel, bis das wirkt, ungefähr so eine halbe Stunde bis eine Stunde dauert das. Aber ich kann es nicht aushalten, deswegen muss ich was einnehmen. Ich weiß nicht genau, wenn ich gar nichts einnehme, wie lange das noch dauern können. Das kann ich mich nicht vorstellen. Das könnte schon noch länger dauern. Ich habe Fragen. Diese Schmerzintensität ist 10. Sehr starke Schmerzen. Und ja. Patient, ich denke, muss man etwas geben, Schmerzmittel geben bei dieser starken Schmerzen? Nein, Mehmet Emin, müssen wir schnell überprüfen, Vitalzeichen. Okay. Ja, Schmerzen und andere Werte müssen wir sehen. Mein Vorschlag, wenn Sie so eine Patientin in Notaufnahme haben, Sie müssen die Schmerzen sofort lokalisieren lassen, yeah. wenn die Schmerzen ist. Wenn Sie das notiert haben, wenn Sie das wissen, dann brauchen Sie nicht auf was anderes zu warten. Sie sollen den Patienten sofort Schmerzmittel geben. Parallel können Sie Ihr Blutlabor abnehmen, parallel andere Diagnostikverfahren durchführen, weil mit Schmerzen, Sie können auch nicht weiter Diagnostik machen. Weil wenn ich, zum Beispiel, ich nehme an, dass Sie das eine CT durchführen wollen. Wie können Sie einen Patienten mit Schmerzskala von 10 in das CT reinbringen? Der wird nicht sich stillhalten, ja? Der wird heulen. Ja. Ja? Daher dieser Argument, dass man bis zum Diagnostikbeschluss oder bis zum Diagnostikentschluss soll man gar nichts geben, das finde ich nicht okay. Vor allem, da gab es natürlich in der Türkei so eine Standardverfahren, das muss man erstmal die Diagnostik durchführen und erst danach dann was gegen Schmerzen geben. Das stimmt nicht, weil wir haben alle Mittel, um die Probleme zu nachvollziehen und zu beweisen. Zum Beispiel, Sie haben auch CT-Möglichkeiten, Sie haben Ultraschall vorhanden. Der Labor-Werte dauert 2 Stunden, bis Sie das haben. Ja, manchmal ist es halt so, bis Sie diese Entzündungsparameter bekommen. Ja, dann können Sie nicht sagen, legen Sie sich 2-3 Stunden und dann sollen Sie einfach durchhalten. Das geht nicht. Also gesagt, würde ich so empfehlen, sofort Körperuntersuchung. Der Rest dieser andere Anamnese, natürlich, Sie müssen auch die Restanamnese durchführen, zum Beispiel Familienanamnese, Gewöhnlichkeit und so weiter und sowas. Das können Sie in Ruhe machen, wenn Sie den Patienten beruhigt haben. Ja. Ja, der Patient liegt dann ins Bett und hat stark Schmerzen. Erstmal sich auf die Probleme konzentrieren, denn auf akute Ereignis, was der Patient hat, ja. Bauchschmerzen, wo ist der Bauchschmerzen, seit wie lange und wie und wo ist die Lokalisation, was ist der Auslöser und so weiter und so was. Wenn Sie das analysiert haben, dann die akute Sache wurde analysiert. Denn chronische Geschichte können Sie hinterher dann in Ruhe machen, ja. Das würde ich empfehlen und das wird auch verlangen in der Prüfung auch. Meines Erachtens auch vor allem in dem praktischen Leben, auch in Deutschland, wenn Sie hier in der Notaufnahme sind, Sie können nicht den Patienten sagen, Sie sind durchhalten, das geht nicht. Ja. Können wir Arzt-Gespräch anfangen, Timur Hocam? Ja, genau, können wir machen. Bitte schön. Hallo, guten Tag, Herr Oberarzt, hätten Sie kurze Zeit für mich? Ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Ja, gerne. Frau Yıldız Karahan ist 39 Jahre alt und 80 Kilogramm schwer und 1,60 Zentimeter. Frau Yıldız Karahan hat sich heute bei uns wegen seit gestern starke Oberbauchschmerzen vorgestellt. Mhm. Die Schmerzen seien stechend und dumpf und die Schmerzen seien plötzlich aufgetreten und dauerhaft und persistierend. Als Begleitperson, Anamnese oder ja, neben diesen Schmerzen habe der Patient Übelkeit und Erbrechen gehabt und seit gestern habe sie zweimal erbrochen. Das Erbrochene sehe gallig aus oder habe gallig ausgesehen. Und vor 3 Monaten habe der Patient ähnliche Beschwerden gehabt und dagegen nehme die Patientin Schmerzmittel genommen und dann ist die Schmerzen wieder weggegangen. Seien die Schmerzen wieder weggegangen. Und gestern am Anfang seien die Schmerzen am Oberbauch gewesen und dann strahlen in den Rücken, würden die in den Rücken ausstrahlen oder hätten in den Rücken ausgestrahlt. Und die Schmerzen strahlen in den Rücken, so können Sie auch sagen, einfach. Genau, strahlten in den Rücken. Mhm. Und die Patienten können nicht diese Schmerzen aushalten. Schmerzintensität liege auf einer Schmerzskala von 1 bis 10. Bei 10. Die Patientin habe 600 Milligramm Ibuprofen dagegen eingenommen, aber das habe keine Linderung gebracht. die Schmerzen seien nach dem fettigen Essen aufgetreten. Ja. Und des Weiteren klagte die Patientin neben diesem Übelkeit und zweimal Erbrechen, Fieber, Schüttelfrost, Nachtschweiß, Inappetenz seit gestern, saures Aufstoßen und Pyrosis seit gestern und seit gestern auch ein leichtes Insomnia wegen Schmerzen. Bei dieser Patientin habe keine Vorerkrankungen bekannt, sei keine Vorerkrankungen bekannt und die Patientin nehme keine regelmäßigen Medikamente ein und die Patientin sei nicht operiert worden bis jetzt oder vor Operationen wurde verneint. Bei dieser Patientin Allergie keine Allergie bekannt und keine Allergie und Unverträglichkeiten bekannt. Und die Patienten rauche seit 10 Jahren 10 Stück Zigarette pro Tag, das heißt 5 Packung Jahr. Und Alkoholkonsum und Drogenkonsum wurde verneint. Die Patientin sei vollständig geimpft und die Reise in der letzten Zeit im Ausland sei unauffällig. Die Patientin treibe Sport, manchmal gelegentlich Sport, Jogging. Die Frauenanamnese sei unauffällig. Die Patientin sei verheiratet und habe einen Sohn, eine Tochter, die beide gesund sind. Die Patientin wohne mit seiner Familie zusammen, habe keine Geschwister und der Vater der Patientin sei vor 10 Jahren an einer Herzerkrankung gestorben. Und vorher habe er arterielle Hypertonie und Gefäßerkrankung. Die Mutter der Patientin sei gesund und lebe noch. Die Patientin sei Hausfrau und habe gelegentlich Stress und könne damit umgehen. Seit gestern habe sie Insomnia, das habe ich auch erwähnt. Die Frage nach Gelbsucht wurde verneint. Die Patientin hat hinzugefügt, dass sie gestern eine Fleisch, Kartoffeln und ein fettiges Essen zu Hause gekocht und gegessen. Nach diesem fettigen Essen seien die Oberbauchschmerzen aufgetreten. Und die Schmerzattacken haben lange gedauert. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Cholelithiasis hin. Als Differentialdiagnose kommen eine Cholestitis. Eigentlich meine Verdachtsdiagnose ist Cholestitis. Als Differentialdiagnose kommen folgende in Betracht: eine Cholelithiasis, Choledocholithiasis, akutes Pankreatitis und Morbus Crohn und Ulcus ventriculi, Ulcus duodeni. In Betracht, ja, diese kommen in Betracht und zu weiteren Abklärung würde ich die Patientin zuerst körperlich untersuchen und dann der Patientin Blut abnehmen und eine Bauchultraschall würde ich durchführen und EKG wird geschrieben und gegebenenfalls ein Bauch-CT würde ich eine CT, Abdomen-CT veranlassen. Wegen dieser internistische Konsil würde ich anfordern und wegen dieser Cholestitis gegebenenfalls ein chirurgisches Konsil werde ich auch anfordern. Kurze Unterbrechung. Natürlich. Sie erwähnen alles sehr gut. Es ist ein sehr ausführliches Differentialdiagnose, aber Sie sind in der Notaufnahme. Sie haben den Patienten gesehen, ja? und sie leidet unter einer Bauchbeschwerden. Was würden Sie als erstes machen? Sie haben den Patienten doch gesehen, oder? Genau, ja. Als erstes werde ich das körperlich untersuchen, dann gleichzeitig Zugang legen und Blut abnehmen und dann Schmerzmittel geben. Okay, sofort Schmerzmittel, natürlich Körperuntersuchung, leicht akutes Anamnese, Kreislaufkontrolle ist auch wichtig, ja? Ja. Dass Sie am Monitor den Patienten mal anschauen, Blutdruck, Puls, Sättigung mit dem Temperatur. Und was würden Sie als nächstes machen? Sie haben ein Ultraschallgerät auch in der Notaufnahme. Abdomensonographie, ja, würde ich durchführen. In der Notaufnahme in Deutschland ist es Standard. Egal, ob Sie Chirurg sind oder Internist sind oder egal welche Facheinrichtung, spielt keine Rolle. Sie müssen das machen. Ja? Sie machen einen Ultraschall und das wird auch in der Prüfung gefragt, das ist auch wahrscheinlich, dass Sie das machen können oder dürfen. Und Sie haben jetzt über Differentialdiagnose so viel erzählt oder genannt. Das und ja. Genau. Wie ist mit dem Nierenkolik? Könnte auch so eine Nierenkolik sein? Ja, könnte sein. Genau. Das ist ja so eine rechte Oberbauchbeschwerde, klingt nach Cholecystitis und Nierenkolik. Pankreatitis könnte auch sein, aber Pankreatitis sieht nicht nach Linkunterbauch. Recht könnte auch so sein. Aber Sie sind richtig. Also die Differentialdiagnose, was Sie gestellt haben, ist alles richtig. Natürlich, die Diagnostikverfahren startet mit dem Ultraschall und danach Blutentnahme. Und was würden Sie als nächstes machen? Würden Sie den Patienten direkt chirurgisch oder internistisch vorstellen? Einen Nahrungskreis würde ich empfehlen. Nein, nein. Welche Facheinrichtung würden Sie dann konsiliarisch vorstellen? Eine internistische Konsil werde ich antworten. Oder chirurgische Konsil? Chirurgisch machen. Akutes Abdomen gehört zur Chirurgie immer. Ah, okay, ja. Ja. Die Internisten können alles, vieles sehen, wie Sie jetzt tausend Sachen genannt haben. Aber Chirurgen müssen das genau fachlich einschätzen, welche Akutprobleme im Vordergrund stehen können und was die machen sollen. Ja? Ob der akut CT-Abdomen durchführen müssen, das sollen die entscheiden. Aber erst nach dem Ultraschall, wenn sie so geschallt haben und gesehen haben, dass die Gallenblase, die Wand verdickt sind, entzündet aussieht oder Steine in den Gallenabgang, dann ist es auch ein Diagnostikverfahren. Das ist auch ausreichend manchmal. Die brauchen nicht unbedingt CT, aber natürlich am meisten, die machen CT-Abdomen. Die warten auch auf den Laborwetter. Was würden Sie denn im Laborwetter achten? Was machen Sie denn mit dem Laborwetter? Leberwerte und Pankreaswerte und Pankreaswerte und Gallenblasenwerte würde ich auch überprüfen, Nierenwerte und CRP wegen dieser Entzündung. Und Blutsenkungsgeschwindigkeit und CRP Blutsenkung, ja, okay, diese kleines Blutbild natürlich werde ich auch überprüfen. Okay. Kleines Blutbild und dann der Rest haben Sie voll recht, alles richtig. Nehme ich an, die Lipasewerte sind sehr hoch erhöht. Was machen Sie dann? Lipase, wenn sehr hoch erhöht ist, werde ich eine akute Pankreatitis eine Verdachtsdiagnose haben und wegen dieser akuten Pankreatitis werde ich eine RSCP durchführen. RSCP bei akuter Pankreatitis. Wie bitte? RSCP wollen Sie durchführen bei Verdacht auf akute Pankreatitis? Genau, ja. Das macht man nie. Okay, oder? Nee. Gallensteingänge und umgekehrt, ja, es ist was anderes. Wenn Sie einen Gallensteinabgang haben, wenn Sie eine Schüller-Ducholithiasis haben, eine Cholecystitis bei Schüller-Ducholithiasis und die dann verursacht eine Pankreatitis, das ist was anderes. Dafür brauchen Sie eine MRCP erstmal. Das ist eine MRCP heißt das. Ja. Das sind spezielle MRT-Verfahren, die man die Gallengänge darstellen können. Wenn Sie dort eine Steine feststellen können, dann machen Sie eine ASCP, weil denn die Auslöser für die Pankreatitis auch dieser Stein ist. Nehme ich an, dass Sie die Steine nicht gesehen haben, Sie haben eine MSP durchgeführt, da auch klinisch passt nicht, schon durch die aber Sie haben halt die Pause weiter. Okay, dann werde ich eine internistische Konsul antworten. Das ist ganz klares sozusagen eine Komplikation. Sie haben eine akute Cholecystitis. Das könnte erscheinen, dass ein Infektträger des Pankreatitis auch hier, der stressbedingte Pankreatitis auch parallel aufgetreten ist. Daher brauchen Sie gar keine Diagnostik. Sie geben ein bisschen eine Infusion, aber parallel, wenn die Cholecystitis im Vordergrund kommt, Patient bekommt seine OP. Da gibt es keine Diskussion, wenn die Chirurgen das operieren wollen. Das ist was anderes. Das ist eine chirurgische Entscheidung. Will ich mich nicht einmischen, natürlich, weil das sollen die entscheiden, ob die operieren wollen oder nicht. Aber ich würde es dann chirurgisch trotzdem vorstellen. Bei Pankreatitis, wenn Sie nur reinfolgend Pankreatitis haben, ohne Cholecystitis, ja, ohne Cholecystitis, ja, ja, dann machen Sie gar keine ASCP. Eine Frage, RSCP ist Kontraindikation bei dieser Pankreatitis? Pankreatitis, ja, ja. Weil RSCP okay. Selbst macht Pankreatitis. Ah, okay. Die Komplikation für RSCP ist Pankreatitis. Wenn Sie nur eine Pankreatitis haben, noch parallel eine RSCP durchführen, dann verdoppeln Sie die Komplikation, dann haben Sie noch mehr Probleme. Weil RSCP bringt nichts. Wenn Sie sagen, dass Pankreatitis ist, man versucht, soweit wie möglich, sich von den interventionalen Verfahren fernzuhalten, weil jede Verfahren dort in den Pankreasgang verschlimmert den Verlauf als zu verbessern. Daher, man versucht nicht ein invasives Verfahren, zum Beispiel MRCP, damit man sicher sein, dass ein Stein da ist, dann gehe ich dahin. Nehme ich im Kauf, weil ich das gesehen habe. Wenn genau. Ich das nicht gesehen habe, das mache ich gar nicht. Dann sage ich, ich habe das ausgeschlossen, ich habe keinen Stein da gesehen, dann würde ich keine, wenn ich Verdacht eine Pankreatitis habe, mache ich keine ASCP. Patient kriegt seine Schmerzmittel und Infusion, Punkt. Braucht man gar nichts. Ja, sogar keine Antibiotika, ja, wenn man keine Entzündungswerte hat. Vor allem bei so einer jungen Frau braucht man keine Antibiotika, solange keine Entzündungszeichen hat. Ja, nur lokale bei Pankreatitis könnte auch durch diese Gewichtszunahme, durch den Stress, durch den tausend andere Sachen auch verursacht sein. Ja, weiß man nicht, der raucht auch. Ja, Rauchen ist auch einer Faktoren von Pankreatitis. Ja. Muss ja. Man nicht unbedingt Alkohol trinken. Bei vielen Rauchern, man sieht auch ab und zu Pankreatitis. Ja. Okay. Eine Frage, wenn wir eine Pankreatitis als Verdachtsdiagnose haben und können wir aber einen MRSCP durchführen, ja? Oder müssen wir? Müssen Sie nicht. Wenn Sie eine Pankreatitis haben, machen Sie eine CT. Ja? MRCP? MRCP auch. Das können Sie machen, wenn Sie einen Verdacht haben im Sinne von einer Cholelithiasis. Wenn Sie vermuten, dass die Pankreatitis Folge von einer Cholelithiasis ist, dass der Stein in den Cholelithiasis gegangen ist und der Weg zu ist und daraufhin haben Sie eine Pankreatitis, dann können Sie eine MRCP machen. Ja? Ansonsten ja. Brauchen eine CT bei Pankreatitis, das ist okay. Standardverfahren CP. Und genau. Zudem natürlich, die Kollegin hat richtig geschrieben, man guckt an den anderen Parameter, wenn Sie Cholelithiasis haben, dann haben Sie erhöhte Cholestase-Werte. Ja? Da muss man an den Bili-Werte schauen, muss man dann AP, Gamma-GT, weil die zeigen uns auch, wo den Weg hingeht, ja? Was man im Vordergrund hat. Wenn man heute AP und Gamma-GT und Bili hat, dann ist es eine sozusagen Folge von Gallengang. Ja? Das könnte auch intrahepatisch sein, das ist auch was anderes, weil das muss nicht extrahepatisch, muss unbedingt sein. Aber der Unterschied zwischen intrahepatisch und extrahepatisch, dafür braucht man denn die MRCP zu unterscheiden, ob das Problem intrahepatisch liegt und extrahepatisch liegt. Das ist der nicht rein klinische Entscheidung, sondern auch laborchemisch und Diagnostik, ja, weil Sie können nicht anhand einer Anamnese sofort sagen, es ist Cholecystitis, ja, das könnte auch so ein Pankreatitis sein, könnte es schon Nierenkolik sein, ja, dann sagen Sie, ich würde meine Argumentation oder meine Verdachtsdiagnose mittels Labor- und Diagnostikverfahren oder Bildgebungsverfahren abdecken. Okay? Ja, ja, danke Ihnen. Haben wir noch Frage im Sinne von tut mir leid, ja. Aber hier, man kam mit akutem Lungenverdacht und im Vordergrund, pardon. Pardon. Verdacht auf akutes Abdomen, man braucht unbedingt eine CT, wenn man Verdacht hat. Ja? Da ist es wieder ein chirurgisches sozusagen Prozedur. Wenn Sie sowas haben in der Notaufnahme und Sie können es nicht unterscheiden, von woher kommt denn der akutes Abdomen. Akutes Abdomen heißt nicht, dass es immer unklar ist. Am meisten man kriegt das immer raus. Ja? Wenn das unklar bleibt, dann braucht man unbedingt ein CT. Und dann müssen Sie dann chirurgisch vorstellen.